Füße hat. Was für grüne Füße. Grüne Füße. Ja, vielleicht können wir es ja schneiden. Bitte, können wir doch nicht lieber Parkett nehmen? Ja, von mir aus, dann nehmen wir halt Parkett. Klar, nehmen wir Parkett. Passt halt nicht. Also zur Küche passt kein Parkett. Ich würde sagen, da muss einfach was Grünes rein. Du bist nicht nur farbig, sondern was Rotes. Oder wie, komplett nicht. Also, du hast überhaupt keine Ahnung. Eliminat. Laminat. Ich sag immer Eliminat. Du machst dich doch verrückt. Nee, das sollst du ein Eliminat kaufen.